Also wenn du sagst, du bist hier die Treppe hochgegangen, müsste dir eigentlich aufgefallen sein, dass die Zeit hier stehen geblieben ist in dieser Hinterhofsiedlung hier mitten auf St. Pauli. Meine Geschwindigkeit ist meine Geschwindigkeit und mein Leben ist mein Leben. Ole Lütjens, 33 Jahre alt, macht sich nicht viel aus seiner Umgebung. Die Enge zwischen den Mietshäusern im asphaltierten Hinterhof stört ihn nicht. Dass es kein Grün gibt, wenig Licht. Seine Wohnung auf dem Hamburger Kiez ist für ihn nur eine Bleibe. Er ist viel unterwegs. Seine eigentliche Adresse ist ole@cityspace.de. Sie klebt auf einem Zettel am Briefkasten. Auf das Klingelschild daneben hat der Hausmeister aber sorgfältig in Handschrift Lütjens geschrieben. In den Fenstern der Nachbarn hängen Spitzenvorhänge und stehen Blumenarrangements. Bei Ole Lütjens ist dagegen alles auf das Nötige reduziert. Tisch, Bett, Bücher. Und auf dem Schreibtisch leuchtet durchsichtig blau das Laptop-Display. Vielleicht ist das Zeug, mit dem ich mich beschäftige, sehr echtzeitorientiert. Das heißt, in dem Moment, wo es passiert, wird schon irgendwas damit gemacht. So. Das kannst du als eine andere Geschwindigkeit sehen, ja. Weiß ich nicht. In meinem Kopf sieht es nach meiner Geschwindigkeit aus. Wir plaudern kurz, dann setzt sich Ole Lütjens an seinen Laptop und zeigt mir, woran er gerade arbeitet. Musikübertragungen im Internet. Zusammen mit Freunden hat er im Musikclub Beta Lounge in San Francisco einen Musikvertrieb über Internet aufgebaut. Jeden Donnerstag ist dort Clubabend mit Musik in Echtzeit. Dann klicken sich rund um die Welt die Zuhörer ein. Das ist so die Tonqualität, die übers Internet kommt, wenn man das über einen Rechner hört und den Rechner mit seiner Stereoanlage zu Hause verbunden hat. Und das ist jetzt eine Aufzeichnung von einer Live-Show in San Francisco, wo am Anfang die DJs angekündigt werden, die spielen, und im Hintergrund der erste schon angefangen hat. Also das ist so, dass da jetzt in dem Raum, in dem das läuft, zwischen 40 und 150 Leute sind. Das ist also eine wirkliche Partysituation, der dann auch getanzt wird. Und gleichzeitig haben eben eine große Anzahl von Leuten die Möglichkeit, übers Internet sich das live anzuhören. Das ist ein Raum, der ist ungefähr 150 Quadratmeter groß, im Hafen von San Francisco mit Blick auf den Autofriedhof des örtlichen Abschleppdienstes und relativ viele verlassene Gebäude drumherum. Und eben das Gebäude, in dem wir sind, sind hauptsächlich chinesische Nähereien, Wäschereien, ein paar Klamottenlager von Second-Hand-Shops. Und das ist im Erdgeschoss und hat so ein Garagentor. Das ist im Prinzip zur Straße öffnet, so eine Laderampe, wo man auch mit dem Lastwagen ranfahren kann. Dieser Raum ist eben so eingerichtet, dass er von der Technik her spezialisiert Live-Übertragung fürs Internet machen kann. Nicht zufällig liegt die Beta Lounge mitten in einem stillgelegten Teil des Hafens. Seit einigen Jahren ist das kommerzielle Zentrum von San Francisco das Silicon Valley. Zwar werden dort keine festen Güter umgeschlagen, dafür boomt der Handel mit Software. Der Hafen hat seine Bedeutung verloren. Die leerstehenden Lagerhallen werden teilweise anderweitig genutzt. Das Projekt heißt Beta Lounge, www.betalounge.com, und es läuft seit 2,5 Jahren. Es ist entstanden aus einer Party in San Francisco, die ins Internet übertragen wurde, weil eben damals die Möglichkeit da war, über den Job von dem einen, der einen Internetanschluss hatte, und den Job von dem anderen, der ein DJ war, die sich überlegt haben, na gut, dann machen wir das doch einmal die Woche. Und weil wir eben keine Möglichkeit haben, im Radio aufzutreten oder im Fernsehen oder keine Gigs in irgendwelchen großen Clubs kriegen, übertragen wir es aufs Internet. Das interessiert uns eh, was für Möglichkeiten es gibt, jetzt live Medien übers Internet zu übertragen. Inzwischen wählen sich täglich 4.000 bis 5.000 Leute aus der ganzen Welt unter der Adresse www.betalounge.com ein, um Musik zu hören, an Live-Übertragungen teilzunehmen oder E-Mails auszutauschen. Also in Amerika ist zum Beispiel das Telefonieren in der Stadt umsonst. Das bedeutet, dass das Internet $20 im Monat kostet, und aber die Minuten, die man zuhört oder sonst was macht, die man online ist, die kosten halt nichts. Und von daher sind die Bedingungen, um sowas wie die Beta Lounge zu machen, in San Francisco oder in Amerika im Moment besser. Das heißt aber eigentlich ja nur, dass wir von einer Entwicklung der Industrie profitieren, nämlich die sich entschieden hat, dass man lokale Telefongespräche umsonst macht. Musik ist ja per se dazu da, um von Leuten gehört zu werden, um von vielen Leuten gehört zu werden, auch von Leuten gehört zu werden, die nicht selber Musik machen, und braucht deshalb Verbreitungsmedien. Verbreitungsmedien sind im Moment natürlich in der Hand von großen Plattenvertrieben, von Radiosendern und von Fernsehsendern. Und gerade im Bereich elektronische Musik ist so ein Song so kurzlebig, dass er vielleicht mal für eine Woche sehr erfolgreich ist und danach dann von dem Künstler schon wieder durch was Neues ersetzt wird. Und von daher ist das Internet geradezu dafür gemacht, um elektronische Musik zu verbreiten, weil es eben nach der Produktion sofort nicht mehr durch die Qualitätskontrolle eines Radiosenders und eines Radio-DJs muss, der vielleicht überhaupt kein Gefühl dafür hat, ob das ein guter Song ist oder nicht, sondern kann direkt publiziert werden. Und genau dafür ist die Beta Launch eins der Vorreiter. Als ich Ole Lütjens dann bitte, ein Musikstück herunterzuladen und zu kopieren, zögert er. Ich darf es nur gegen Honorar senden, macht er zur Bedingung. Und was bekommt der Künstler für einen Auftritt in der Beta-Lounge? Er profitiert von dem Werbeeffekt, der Promotion. Vielleicht, erklärt Ole Lütjens ganz überzeugt, klickt jemand in Japan die Beta-Lounge an und beschließt, diesen Künstler möchte ich unter Vertrag nehmen. Tatsächlich kommen hin und wieder Anfragen, sogar aus Marrakesch oder St. Petersburg. Für die Beta-Lounge gibt es ab und zu ein Vermittlungshonorar. Aber das reicht natürlich nicht, um das Projekt zu finanzieren. Das geht nur mit Sponsoren. Ich finde, dass die potenziellen Möglichkeiten, sich auszudrücken oder bestimmte Dinge zu verändern, spielerischer damit umzugehen, dass die überhaupt nicht ausgeschöpft werden. Ich leiste mir eigentlich nur den Luxus, darüber nachzudenken und damit zu experimentieren. Das hat für mich erstmal nichts mit kommerzieller Anwendung zu tun. Dass ich daran glaube, dass meine Ideen oder dass unsere Ideen, wir sind ja ein Kollektiv von Leuten, einer bestimmten Gruppe, einer Nischengruppe in dem Bereich der Internetnutzer mehr bedeuten und dass letzten Endes da für uns auch was zurückkommt, was uns das Leben ermöglicht, nämlich Geld. Das ist eine ganz andere Frage. Nur wir gehen nicht mit dem Ziel daran, das so umzubauen, dass 1 Million Leute sich damit verbinden und dafür nehmen wir dann 2 Millionen Mark von BMW. Das ist einfach nicht unsere Herangehensweise. Auf seinem hellroten Fleece-Pullover trägt Ole Lütjens das Logo der weltweit operierenden Spedition DHL. Zwar arbeitet er nicht für diese Firma, aber ist nicht auch er Spediteur, wenn auch für Musik, Dienstleister, zuverlässig und schnell, rund um die Welt. Wenn ich, Peter, als gewöhnlicher Mensch an einem Strand, und da ist es sicherlich so, dass es viele Dinge, die heute versprochen werden, nicht Sinn. Die sind nicht ein Mehrwert, sondern die entstehen ausschließlich aus der Technik, die sich weiterentwickelt und wo Menschen gewissermaßen eine Rechtfertigung finden müssen, um Technik weiterentwickeln zu können. Das ist der Techniker, aber eben nicht für den normalen Menschen. Und ich habe mir es wahrscheinlich bewahrt, einfach eben diesen gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Und bei aller Dynamik und auch allem Vorwärtsdrängen, das mir durchaus auch inne ist, halt ab und zu mal Stopp zu sagen und mir zu überlegen, what's in for me? Peter Kabel, 38 Jahre alt, nutzt zielbewusst die kommerziellen Möglichkeiten, die das Internet bietet. In den 80er Jahren gehörte er wie Ole Lütjens zur Szene der Hamburger Computerfreaks. Aber er ist einen anderen Weg gegangen. Vor 4 Jahren gründete er eine eigene Firma, die Kabel New Media, und arbeitet seither für große Konzerne. Ich fange dann einfach mal an. Also der Chat fand statt im Dezember. Er hat insgesamt 90 Minuten gedauert. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass Herr Pischetsrieder in München in seinem Büro vor einem Computer saß und weltweit waren eben alle Mitglieder vom Driver Circle mit dabei. Das heißt, wir haben sehr große Resonanz darauf bekommen. Ich scrolle jetzt gerade mal hier so rein, als wären wir da noch mit drinne. Das Schöne an diesem Chat war, dass es eine schöne Mischung war aus wirklich teilweise privaten Fragen, also wo man gemerkt hat, die möchten wirklich wissen, was ist das für eine Person, der Herr Pischetsrieder, und aber auch sehr detaillierten Fragen zum 7er, zu anderen Fahrzeugen von BMW. Das Programm ist ein Chat von BMW-Fahrern der Luxusklasse, in dem sie Kontakt mit dem BMW-Vorstandsvorsitzenden aufnehmen können. Ein Chat, wörtlich übersetzt Plauderei, ist ein Diskussionszirkel im Internet, in den sich jeder Interessierte einklinken kann. Peter Kabel hat für seinen BMW-Chat einen Preis bekommen, den renommierten Multimedia Award. Kabel hat vor 20 Jahren angefangen, Grafikdesign zu studieren. Damals musste er sogar noch Bleisatz lernen. Damals waren die Medien sehr stark getrennt voneinander und die aufkommende Medienflut war etwas vollkommen Neues. Die lustige Geschichte, die ich in diesem Zusammenhang habe, ist, als ich mit meinem ganzen Sack und Pack also nach Hamburg zog, las ich als Begrüßung gewissermaßen an den am Eingang von Hamburg ein Graffiti, auf dem stand Kampf dem Kabel. Und das beschreibt eigentlich ziemlich genau, was damals die Vorstellung von Medien war. Kommerz war verpönt. Peter Kabels umtriebiger Geschäftssinn war unter den Freaks der Computerszene umstritten. Ich hörte dann von irgendeinem verrückten Freak, kann man eigentlich fast gar sagen, ja, der etwas kannte, was Internet hieß. Das war eine Sache, die hatte man damals noch nicht oft gehört. Eigentlich, man hatte sie überhaupt noch nie gehört. Ja. Und ich fragte ihn also, was ist denn nun Internet? Wie kann man sich das vorstellen? Und er versuchte mir das also da zu erklären und das auch praktisch mir darzustellen. Dann im Jahre 93, als das World Wide Web im Grunde genommen entstand, damals wirklich ganz, ganz klein und wenn man das mit heute vergleicht, es fällt einem überhaupt schwer, das miteinander zu vergleichen. Das World Wide Web entstand, es gab ein Browserprogramm, das hieß Mosaic. Das war super simpel, konnte aber etwas, was wirklich fantastisch war. Man hatte mit einem Mal die Möglichkeit, Texte und einfachste Grafiken zu kombinieren und eben das, was man heute als selbstverständlich wahrnimmt, dass man irgendwo draufklickt und es ein Hyperlink ist, eben zu nutzen. Und das fand ich ausgesprochen fantastisch, muss ich sagen. Es hat mich wirklich, es war ein richtiger Schub für mich so. Ich habe dann mir überlegt, was können wir damit machen? Wie kann man das mal ausprobieren? Ja, denn nochmal, das war, man wusste ja nicht, was man damit anfangen sollte. Und wir stellten dann eben ein kleines Programm zusammen, Yellow on the Net genannt. Und das Programm featurete die neue Veröffentlichung eben von Dieter Meier, dem Star von Yellow. Das war Anfang 1994. Und ich glaube, bei aller Bescheidenheit, wir waren wahrscheinlich das erste, ich sag mal, kommerziell getriebene Unterfangen in ganz Deutschland zu diesem Thema. In Amerika entstanden zu diesem Zeitpunkt gerade das Internet Music Underground Archive. Und da bekamen wir dann auch relativ schnell einen Platz. Kein Wunder, denn es gab ja nur 17 Hanseln auf der Welt, die sowas machten. Also insofern war es also einfach gewesen. Und so entwickelte sich das also fort. Heute setzt Peter Kabel mit seinem Unternehmen Millionen um. Vor einem Jahr ging er an die Börse. Der Kurs schwankt zwar, aber die Gewinnaussichten sind trotzdem gut, denn das Geschäft mit Werbung im Internet boomt. Es ist auch ganz klar, dass wir eben mehr in eine direkte Interaktion einsteigen. Das hängt einfach auch mit der Zeit zusammen. Dinge passieren viel schneller. So, und in diesem Rahmen gibt es ja dieses heutige Zauberwort des One-to-One-Marketings. Da gibt es eben wirklich ganz fantastische Möglichkeiten, wie Computer massenhaft eine individualisierte Kommunikation ermöglichen können. Etwas, was im kleinen Rahmen, wenn wir jetzt mal der Kaufmann an der Ecke und der bekannte Kunde, dann passiert das ja alles unter Menschen, ohne dass Computer notwendig sind, hier plötzlich auf den großen Rahmen übertragen werden kann und eine mindestens ebenso individualisierte Kommunikation stattfinden kann, aber eben dann mit Hilfe von Computern. Kabel New Media hat seinen Sitz in einem alten Fabrikgebäude im Hamburger Schanzenviertel. Hier drehte sich vor 10 Jahren noch alles um den großen städtischen Schlachthof. Nachts um 3 öffneten die ersten Frühlokale für die Arbeiter. In den Straßen rundum lagen die Spezialgeschäfte für Messer, Stechschutzhandschuhe, Wagen. Jetzt sind Internetfirmen in die ehemaligen Schlachthallen, Geschäfte und Hinterhofbetriebe eingezogen. Von außen betrachtet sieht der Stadtteil heruntergekommen aus. Für Insider ist er aber über Hamburg hinaus zu einem Begriff für Kommunikationsdesign im Internet geworden. Junge Internetdesigner entwickeln hier für große Konzerne von Allianz bis Lufthansa Werbung im Netz. Das Leben im Stadtteil hat sich dadurch nicht geändert. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Einige Straßenzüge sind regelrecht verslammt. Offener Drogenhandel hat sich etabliert. Die verschiedenen Lebenswelten existieren hier auf engem Raum nebeneinander. Das hat auch seinen Reiz, meint zumindest der Internetdesigner Arne Habermann. Die Reste des alten Flairs hier noch so zu sehen sind. Man kauft ja auch noch ganz anders ein. Es sind sehr viele kleine Läden. Der Karsladen, der Fischladen. Arne Habermann arbeitet als Art Director bei Kabel New Media. Mit der neuen Werbestrategie der One-to-One-Marketing-Kommunikation hat er auch zu tun. Die soll den Gang zum Kaufmann nebenan im Prinzip überflüssig machen. Auf dem Bildschirm könnte eine virtuelle Person erscheinen und die Bestellung entgegennehmen. Aber selbst Arne Habermann mag die Anonymität der Mensch-Maschine-Kommunikation nicht besonders und holt sein Frühstück lieber in einem kleinen Laden um die Ecke, wo Ilona Fritz mit weißer Schürze hinter der Theke steht. Ich hätte gern Brötchen mit Kassler, bitte. Wegen meines Mikrofons verläuft der Dialog an diesem Morgen etwas einsilbig. Sonst entspinnt sich immer ein kleines Gespräch. Das war's. Und einmal den noch. Die 29 haben wir letztes Jahr. Schön. Arne Habermann findet es hier anregender als in einem Viertel mit monotonen Bürohochburgen. Vor allem nicht so anonym. Ich frage ihn, ob er nicht selbst an der Abschaffung der Kommunikationsstrukturen arbeitet, die er so schätzt. Darauf weiß er keine Antwort. Oben öffnet er die große eiserne Tür zu einer langgestreckten Fabriketage. In engen Reihen arbeiten junge Leute konzentriert an ihren Computern. Bevor er sich an seinen Platz begibt, sagt Arne Habermann noch: Für eine wichtige Note gibt es eben, dass wir doch tatsächlich auf dem Leben stehen hier und nicht letztlich, wie man des Öfteren ja doch ganz gerne hört, so im Cyberspace abtauchen, sondern dass es letztendlich schon alles sich noch um das echte Leben dreht. Es geht nach wie vor nicht um irgendwas Künstliches, was mit dem echten Leben nichts zu tun hat, sondern es ist letztendlich eine Weiterführung dessen. Also Webseiten machen war noch nie eine Ehre, oder was? War das mal eine Ehre? Ehre. Oder, also wenn du kein Geld dafür kriegen würdest, ich würde es nicht machen ohne Geld. Ja, also mich interessiert es ehrlich gesagt nicht mehr. Und warum? Ja, weil die Informationen von den ganzen Firmen mich einfach nicht interessieren. Und jetzt die politische, gesellschaftliche Meinung irgendwie aller Erdenbürger, die kann ich mir auch nicht antun, weil da werde ich ja auch nicht mehr fertig. Und zum Thema Unterhaltung, also für das Geld, was der Spaß kostet, kriegt man bessere Unterhaltung, ne? Was war in Hängematte, Beach und Pina Colada? Programmierer Bodo gehört mit seinen knapp 40 Jahren zu den Älteren in der Szene. Als ehemaliger Computerhacker programmiert er Internetauftritte für Industriefirmen und Kaufhauskonzerne und versucht, mit Zynismus über die Runden zu kommen. Ihn langweilt, dass es bei Internetauftritten nur noch um Produktwerbung geht. Aber er ist die Ausnahme. Viele haben überhaupt keine Distanz zu dem, was sie machen, kritisiert Cornelia Sollfrank. Für mich ist kommt ein anderer Aspekt ins Spiel. Das ist nämlich einfach der Begriff der Arbeit und die Identifikation mit der Firma, bei der man arbeitet, und der ganze Evangelism, sagen die Amerikaner, also der ganze Glaube an die neue Welt, an das neue Medium, der sehr stark beeinflusst wird aus Science Fiction, wie was weiß ich was. Ich denke, der Großteil der Multimedia-Szene rekrutiert sich aus dieser Szene von Leuten, die einfach zu dieser Cyberpunk-Kultur gehören möchten und sich dafür ausbeuten lassen bis auf die Knochen und 14 oder 16 Stunden am Tag arbeiten und glücklich sind, dass sie da arbeiten dürfen in so einer geilen Firma und die super 2-Mbit-Anbindung ans Internet haben. Netzsklaven nennt Cornelia Sollfrank solche Leute. Sie hat einige davon in ihrem Bekanntenkreis. Durch deren hohen Einsatz und Selbstausbeutung sind aus Ein-Mann-Betrieben Agenturen mit Millionenumsätzen geworden. Ich möchte mich auf jeden Fall distanzieren von den ganzen Multimedia-Firmen, die da aus dem Boden wachsen, weil ich bin Künstlerin. Ich verdiene keine Millionen mit Multimedia. Ich gehe auch nicht an die Börse und sonst was diese Leute vorhaben, die sich da ins Schanzenviertel setzen. Cornelia Sollfrank gründete mit Frauen aus Europa, Amerika und Australien einen Diskussionszirkel im Internet. Ihr Projekt heißt Old Boys Network, abgekürzt OBN. Old Boys Networks sind eigentlich Seilschaften von Geschäftsleuten und Politikern, in denen Machtpositionen unter Männern ausgekungelt werden. Im Prinzip kann sich jeder einklinken, jede, die sich als Frau bezeichnet. Das hat nicht direkt was mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es eine aktive Teilnahme voraussetzt. Das heißt, jede Frau, die sich selber einen Ansatz zum Cyberfeminismus überlegt, ein Anliegen ausformuliert, egal in welcher Form, ist Teil vom Old Boys Network. Also es gibt keine passiven Mitglieder, sondern nur aktiv Beitragende. Cyberfeminism is not science fiction. Cyberfeminism is not an ism. Cyberfeminism is not ladylike. Cyberfeminismo non es una banana. Cyberfeminismus ist nicht willig. Cyberfeminismus ist keine Tradition. Cyberfeminismus ist kein Fehler. Das Old Boys Network erreicht nur einen sehr kleinen Kreis. Die Frauen verfolgen ihr Kommunikationsexperiment konsequent. In Fachkreisen, auf Kongressen interessiert man sich dafür. Es wird als Kunstprojekt gehandelt. Aber es hat keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie das Internet Eingang in unseren Alltag findet. Dafür sind die Kommunikationsdesigner im Auftrag von großen Firmen verantwortlich. Ich denke, dass ganz viele Formen von Teilnahme an der Gesellschaft, an gesellschaftlichen Leben, die werden nur noch über das Netz möglich sein. Das heißt, ich habe keine Wahl, daran teilzunehmen oder nicht, außer ich will mich ganz ausschließen. Ich meine, es hat immer Leute gegeben, die ausgestiegen sind. Es wird auch Leute geben, die aus der Netzgesellschaft aussteigen mit ähnlichen Konsequenzen. Also die Technik, die wird uns schon aufgezwungen, auf jeden Fall. Ich kann nicht mehr entscheiden, wann ich rein und raus gehe, ob ich mich damit beschäftige oder nicht. Ich muss. Ich habe keine Wahl. Globale Kommunikation, das war einmal Zukunftsvision. Jetzt ist sie Realität. Täglich wächst die Zahl der Internetteilnehmer. Und was wird aus den Pionieren und ihren Projekten? Ich werde mich da nie drüber beschweren. Wenn die Beta-Launch Mainstream ist, das ist super. Und wenn etwas von dem, was wir für richtig halten, sich durchsetzt und von Millionen von Leuten für gut befunden wird, dann habe ich ja was geschafft. Das ist ja nichts Schlechtes. Und dass Leute jetzt schon mit Sachen, die ich mir in den letzten 10 Jahren ausgedacht habe, Geld verdienen und ich nicht, ja, big deal. Ja und? Ich bin aber immer noch hier und ich bin immer noch frei. Und mir fällt ja wieder was ein. Freitagabends treffen sich Kommunikationsdesigner und Anarchos zur Disco in einem besetzten Haus, der Roten Flora im Schanzenviertel. Die Musik bringt die verschiedenen Lebenswelten zusammen. Hier feiern sich die Netzsklaven vom Tage als Vorkämpfer des letzten anarchischen Systems dieser Welt, des Internet. Von der autonomen Zone zum Cyberland. Das Hamburger Schanzenviertel ist Hightech-Zentrum geworden. Von Agnes Handwerk. Sprecherin Andrea Hörnke-Tries. Realisation Alexander Schumacher, Friedemann Trump, Claudia Peike.